Der Backhauscast. Ein Realitätsabgleich von 5 Geschwistern aus 4 Bundesländern. Jawohl, und da sind wir wieder an einem Donnerstag. Da ist doch der Teamspeak-Server auf der PodWG eigentlich gar nicht für uns reserviert. Aber, naja, müssen wir uns mal reinschlängeln. Schön, dass alle da sind. Wer ist denn da? Hallo, hier ist die Außenstelle München. Mein Name ist Klaus Backhaus. Servus zusammen. Juhu! Moin moin aus Hamburg, der Sam. Hallo Sam. Ja, ja. Die Mädels sind nicht da. Ja, das, leider nein. Ja, leider nein. Aber das, es war ganz knapp diesmal. Es war knapp. Ganz knapp. Und letzten Endes der Vertagung geschuldet. Nein. Ja, wollte ich sagen, da muss ich mich ein Stück entschuldigen, aber es wäre am Sonntag wirklich nicht gegangen. Also eine Stunde lang reden. Ja, nee, Pantomime-Cast wollten wir ja nicht machen. Ja, hätten wir ein Video drehen müssen oder irgendwas so mit Kärtchen hochhalten und hast du nicht gesehen, ja. So sieht das aus. Ja, und einen Gast haben wir an Bord. Das stimmt und den würde ich schnell mal vorstellen, damit er möglichst bald auch zu Wort kommt hier. Und zwar habe ich mir Folgendes aufgeschrieben zu unserem Gast heute. Frau Zehnbauer mit Holz vor der Hütten spendet Blut in der SAP Arena oder Wrestling im Kinderkino mit den Jägern des Lichtes. Mit solchen Folgentiteln schlägt unser heutiger Gast schon in dem ein oder anderen Podcatcher auf. Auf dem Podstock 2060 haben wir nicht das Bett, aber immerhin ein Zimmer geteilt. Er ist ein Mensch, der tatsächlich schon vor dem ersten Kaffee gute Laune hat und immer für eine Geschichte gut ist. Heute mit uns am virtuellen Küchentisch der Elite-Hörer und Podcaster Michael Kopp. Hallihallo. Applaus. Landstuhler. Oh, oder Landstuhler, ja. Das genau. habe ich heute mal weggelassen. Weil okay. Danke für die Blumen, das ist eine sehr schöne Ansage für mich. Da bin ich jetzt ganz rot schon. Ja, und mit einem gewissen Maß an Prophetie. 2060 das Bett geteilt. Ja. 16. 16. 60. Habe ich 60 gesagt? 16. Ja. Achso, nee, ja. Nee, aber das kann ist, ja passieren. Ja, das ist mit dem DeLorean das Ding. Der geht mich manchmal durch. Nee, 2016 hab ich den Michael auf dem Podstock getroffen. Ja, wir haben uns gegenseitig zugeschnarcht, ne? Zugeschnarcht. Ja, also, wir waren. Vielleicht, Klaus muss auch sagen, es war natürlich auch ein spezielles Zimmer. Es war ja auch das. Erinnerst du dich noch? Das Radinger-Zimmer war das. Ja, gut, dass es halt das Schnarcher-Zimmer war, das war halt dann ein bisschen blöd. Ja, gut. Es war aber sehr befreiend zu wissen, du kannst in Ruhe schlafen. Die anderen machen auch Krach. Es war immer nur dann irgendwie ein bisschen komisch, wenn einer nichts mehr von sich gegeben hat. Dann hatte ich immer so ein bisschen Sorge, ne? Oh Gott, plötzlich still wird. Ja, der atmet nicht mehr. Der atmet nicht mehr. Ja, das war eine illustre Runde, das kann man mal sagen. Das war, also der Christian war noch mit dabei vom Umwomukum und der Volker, der Selbstgesprächler. Ihr seid, glaube ich, zusammen auch angereist, ne? Nee, wir haben eine sehr gute Chemie und wir haben uns gut verstanden. Also wir kannten uns eigentlich gar nicht. Ich kannte weder ihn noch seinen Podcast, aber die Chemie hat direkt gepasst. Ja. Und dann sind wir ja auch noch ein bisschen durch Sorschied gefahren, weil ihr noch so ein paar Besorgungen machen sollt. Und normal sagt man, Kopf sucht Deckel, vielleicht auch ein bisschen Arsch auf Eimer oder so, weil wir dissen uns ja immer so ein bisschen. Ja. Und wie gesagt, deshalb habe ich da den Volker kennengelernt und daher kommt auch dieses gelächelt. Das ist so ein kleiner Running Gag so zwischen uns. Ja, genau. Morgens in der Früh schon. Genau. Nee, waren zwei schöne Tage da, auf jeden Fall. Ja, da werden wir mal schauen, dass wir jetzt 2018, jetzt muss ich genau aufpassen hier mit den Daten, dass wir vielleicht vom Backhauscast auch mal aufschlagen auf dem Podstock. Ja, es ist zumindest, sind die Karten. Ja, es ist zumindest in der Planung. Wenn da nichts dazwischen kommt, dann reisen wir an mit Waffeleisen. Genau. Hier ist ja auch, der Klaus ist ja auch wirklich sehr bekannt, weil er auch immer so Podcasts immer promotet und so. Deshalb zu diesem Wanderwaffeleisen, da kam direkt mal eine Spontanität rum. Es tut mir leid, weil ich habe ja, wie gesagt, wir haben ja das Podstock verpasst, aber was fällt mir da ein zu Wanderwaffeleisen? Penis! Also. Das war direkt meine Potstock, Wanderwaffeleisen und dann direkt kam dieses Penis ja normalerweise aus meinem Mund gekommen. Ja. Weil vielleicht, wer mich nicht kennt, weiß auch, ich habe da immer so, so spontane Gedanken und muss die auch leider immer so ein bisschen direkt rauslassen. Ja, ich denke, das ist dem What's in Your Pants Podcast geschuldet wahrscheinlich. Richtig. Der ja da sehr massiv dieses Wort salonfähig gemacht hat, inklusive Chor, der das singt. Genau. Kann man, gibt's auf YouTube irgendwie, glaube ich, unter dem Podstock-Account kann man sich das angucken, die Live-Show von vom Jörn und vom Tobi, gell? Sind das, ja, genau. Richtig, ja. Sehr, sehr, sehr großartig. Sehr, sehr schön gemacht, ja. Kann man so machen. Ja, Waffeleisen, sind wir schon beim Thema. Ich würde sagen, wir machen als erstes mal die Verlosung, wo denn unser Waffeleisen hingeht. Im Moment ist es gut untergebracht, das weiß ich. Mhm. Im Raum Köln, im Rheinland. So, das Waffeleisen in Köln. Genau. Und ja, es ist nun mal ein Wanderwaffeleisen. Es muss weitergehen. Wir machen heute Folgendes. Und zwar, da die Richtigkeit der Würfelaktion mehrfach angezweifelt wurde, haben wir heute was, Frank? Was haben wir heute zum Auslosen? Ja. Mach mal Geräusch. Wir haben heute hier das Glücksrad vom Spiel des Lebens. Jawohl. Ja. Unbestechlich. Ja, unbestechlich. Ich bin ja ganz aufgeregt, dass ich das heute machen darf. Ja. Du darfst heute hier die Verlosung machen. Wir haben das auch ganz kurz heute Abend am Abendbrottisch thematisiert. Da ist ungefähr Folgendes bei rumgekommen. Zu nix. was? Ach, übrigens, Kinder, ich darf heute im Backhauscast den neuen Gewinner des Wanderwaffeleisens auslosen. Super, toll. Party, das wird dein Durchbruch. Ja, großartig. Ihr seht die Fati. Fati. Jetzt kommst groß raus. Die Familie fiebert ja sowas von mit. Jetzt das Real Life. Ich darf heute beim Backhauscast den Gewinner des Wanderwaffeleisens auslosen. Nehmen wir das nochmal auf. Oh. Ja, so oder so. Ah, okay. Ganz spontane Jubelschrei jetzt behind the scenes. Ah, sehr schön. Nein, die zweite Szene war eigentlich die, die wir abgesprochen haben. Egal, lassen wir es mal so stehen. Ja. Ja, dann würde ich mal vorlesen, wer so im Waffelteig schwimmt momentan. Und genau, du rödelst die schon mal warm. Ich dreh mich schon mal ein. Dreh dich schon mal ein. Und ich lese mal vor, jetzt muss ich das kurz kopfintern umstellen, weil ich von 0 bis 9, wir müssen von 1 bis 10, das kriege ich aber hin. Wow. Auf Platz 1 haben wir die Monika, aka @Nahlinse auf Twitter. Dann haben wir die Hanna Aquino. Dann haben wir die Steffi von den Flimmerfragen. Ich glaube, die war bis jetzt bei jedem Mal dabei. Dann haben wir neu dabei Cinematic Smash Bros. Das ist ein Movie Game Show Podcast. Kann man reinhören, ist ganz interessant. Da treten mehrere Leute gegeneinander an und müssen Filme bewerten und diskutieren, warum der eine besser ist als der andere. Sehr zu empfehlen. Dann haben wir den Planet Kai, der heute für die Landfunker antritt. Der Grillzombie ist wieder dabei. Wir haben neu den Schwein gehabt Podcast. Das ist dem Hatti sein neues Projekt 0 auf 100 vegan. Darf man auch mal reinhören. Auch wenn man dabei eine Beefy isst. Das ist okay, habe ich mir sagen lassen. Das kann man so machen. Dann haben wir dabei unseren lieben Bruder, den Gerard von Gerards Welt. Hey! Und wir haben dabei, das habe ich jetzt zusammengefasst, auf Platz 9 wäre das dann der Graue Rat und das Podcast-Imperium, weil wir gesagt haben, es ist schön, wenn ihr viele Twitter-Accounts habt, aber der Gerechtigkeit halber müssen wir es einfach so machen, wenn ich das weiß, Und wenn ich hier zum Beispiel weiß, dass da Leute hinterstecken, die zusammengehören, packe ich das zusammen. Wenn ich es nicht weiß, habe ich natürlich Pech gehabt. Dann kann ich nichts machen. Und auf Platz 10 haben wir die Frau Howie. @dhowie auf Twitter. Ja, da bin ich gespannt. Da sind ein paar Leute dabei, die ich gar nicht kenne. Also persönlich schon mal gleich gar nicht und auch vom Podcast her nicht oder vom überhaupt nur so über Twitter. Ich bin sehr gespannt. Ja, die Lottofee hat sich vom richtigen Abstand des Glücksrates überzeugt, hoffe ich. Ja. Jo, dann Lottofee. Mit behaarter Brust. Ja, genau. Frank Lillifee, die erste. Wie machen wir es? Machen wir zwei Durchläufe oder nehmen wir direkt den ersten Treffer? Ich würde sagen, wir nehmen direkt den ersten Treffer, damit okay. Ich der zweite sich benachteiligt. Das erhöht natürlich den Druck auf dich, jetzt richtig zu drehen. Ich kenne das, dass man das Ding auch aus der Fassung rausdrehen kann, wenn das blöd läuft. Dann schauen wir jetzt mal. Dann gebe ich es offen und ehrlich zu. Wir hören es ja auch. Müssen wir mit der Situation klarkommen. Ja, das, jetzt geht los. Es ist die Nummer 10. Hey! Es ist die Nummer 10 und das ist die Frau Howie. Wir lernen jemand Neues kennen. Und wir lernen wieder jemand Neues kennen. Das ist ja großartig. Kannst du ein Foto machen? Ja. Gemacht, genau. Weil Video können wir nicht machen. Wir haben alle Hände voll zu tun. Wir können nicht auch noch ein Video drehen dabei. Ja, ja, die Frau Howie, da sage ich herzlichen Glückwunsch. Howie hat aber nichts mit Howard Carpendale zu tun, nehme ich an, oder? Bei Colt für alle Fälle gab's auch. Genau. Was? Bei Colt für alle Fälle. Und der Sam sagt bei den Backstreet Boys, da gab's den. Gibt's auch einen Howie? Die Howies. Ach so. Ich wäre jetzt hier bei dem Schmusebaden hängen geblieben. So, ne? Achtung. T. Amour. Foto? Hello again. So, ein Foto. Ist gemacht, haben wir gehört. Ja. Großartig. Also, dann geht das Waffeleisen wieder auf Reisen. Oh, das reimt sich sogar. Mann. Geht auf Reisen. Und was sich reimt, ist gut. Dann müssten wir noch rausfinden, wo die Frau Howie denn wohnt und wo wir es hinschicken müssen. Aber das machen wir natürlich behind the scenes. Ja. Sehr schön. In front of the Twitter interface. Ja. The scenes. So in die Richtung. Schöne Sache. Ja, Michael, du hattest ja mit dem Waffeleisen was Fantastisches gemacht. Mit deiner 91-jährigen Omi, richtig? Richtig, ja. 91, Wahnsinn! Regina heißt die, ne? Genau. Ja, die Oma Regina. Und die hat's drauf, Waffeleisen gleich in zwei verschiedenen Varianten zu machen. Einmal mit, ich übersetze mal in Deutsch, Kartoffel, ne? Richtig, grobe Waffeln. Genau. Und dann einmal mit Mehl, also süße Waffeln, ne? Richtig. Ja, ich fand das grandios, auch das, was du dazu aufgenommen hast. Ich bin ja Altenpfleger von Geburt an. Ja. Es waren alle älter als ich zu dem Zeitpunkt. Ja. Vom Grundausbildungsberuf. Ich weiß nicht, ich finde da jetzt nicht das richtige Wort. Also das ist der erste und wahrscheinlich auch der letzte, was ich gelernt habe. Und genau. Und so, dieses mein Altenpflegerherz ist mir so aufgegangen, dass du mit deiner Omi da Waffeln backst. Also ich fand es fantastisch. Hat die außer dir noch weitere Enkel eigentlich? Nee, also kurz von Historie, ich bin der einzigste Sohn und der einzigste Enkel und habe natürlich dann so alt wie ich bin schon die volle Aufmerksamkeit bekommen und habe ja auch schon so ein paar Podcast-Folgen mit der Oma so ein bisschen aufgenommen und vielleicht so ein bisschen Hintergrundinfo ist ja auch jetzt so ein bisschen hinter den Scenes. Mhm. Die Oma ist zwar noch fit, aber sie sieht halt leider nichts. Und das ist wirklich schon wirklich so 10, 15 Jahre. Also ich spreche es natürlich nicht drauf an, weil das ist ja, weiß ich ja auch, sie wollen ja selbstständig sein oder so. Aber wir vermuten, dass die Oma eigentlich im Blind ist. Ja? Dass im Endeffekt nur so schemenhaft ein bisschen was sieht. Und deshalb ist es auch schon, sie lässt sich da nichts aus der Hand nehmen. Aber sie ist halt wirklich noch selbstständig. Du hast ja auf der Aufnahme gehört. Ja? Also was so ein bisschen, was ich so ein bisschen versucht habe rauszustellen, dass das Besondere ist, die Oma kocht und backt. Also ihr müsst das euch wirklich so verstehen. Klaus kennt mich ja auch. Ich bin jetzt so 1,96 Meter groß, habe jetzt noch ein bisschen abgespeckt. Ich wenn nur warmes Essen. Und ich kenne auch immer bemuttert und bekocht zu werden. Und ihr müsst euch das auch immer vorstellen. Deshalb ist Dienstag auch im Endeffekt immer blöd, weil Dienstag gehe ich immer die Feuerwehr oder halt die Oma besuchen. Und da wird wirklich aufgetischt. Also jetzt in den letzten Jahren nimmer, wenn ich da hinkomme, da gibt es 2 Kuchen sind gebacken. Da gibt es ein warmes Essen, dann gibt es 2 Essen zum Mitnehmen. Das ist volles Catering. Und zum Beispiel so Sachen wie diese Krumbeerwaffeln oder die süße Waffeln, die esse ich nicht normalerweise. das war so, ich will sagen, arme Leute essen, das war so, das habe ich nie gegessen. Das ist immer so ein Essen wie, was gibt's denn samstags zum Essen? Und dann komme ich rein und so, Krumbeerwaffeln. Und dann habe ich immer so mit den Augen gerollt und dann habt ihr genau gewusst, was passiert ist. Die Oma hat mir was Extras gekocht. Ja, und deshalb habe ich wirklich diese Krumbeer-Kartoffelwaffeln, kenne ich nicht, die habe ich nicht gegessen. Und deshalb kenne ich wirklich diese süßen Waffeln und normalerweise helfe ich ja auch nicht mit. Das heißt, ich habe die Oma ja schon so ein bisschen gebrieft, ja, dass wir ein bisschen was machen und dann habe ich ja das ein bisschen eingesprochen und ich kam ja wirklich zurück, dann hat die Oma doch schon komplett losgelegt. War schon fertig, ne? Genau. Und was halt auch wirklich mit dieser ersten Waffel halt war, wir hatten das Waffeleisen in Anführungszeichen halt nicht gekannt und die Oma hat halt natürlich wo schöne Portionen reingemacht und deshalb war in Anführungszeichen die erste Waffel halt auch nicht durch. Okay. Das heißt, später bis diese Meisterwaffel, also das Waffeleisen ist wirklich top. Ich denke mal, ihr habt ja auch so ein bisschen die Cut-Offs und das, was nachher noch war. Es war einfach so typisch Oma und es war so typisch meine Mutter, die ja auch jetzt keinen Podcast hängt und so mit Computer und Handy jetzt auch nicht so fit ist. Ich dachte einfach, komm, muss ich mal wieder was raushauen, ist lustig. Und wie gesagt, also sind ja herzens gut ist es ja gemeint und die Oma ist auch wirklich goldig. Und ja, deshalb, wie gesagt, war so meine Idee und so mein Beitrag. Und ich hoffe, man hat es nicht so gemerkt. Es ist halt leider immer sehr, sehr komprimiert, wenn ich halt Dienstag komme. Ja, es ist halt immer so, ich komme halt nach der Arbeit, dann habe ich so 2-2,5 Stunden und dann presst halt natürlich immer alles rein. Mit der Oma erzähl, mit der Mama, der Vater braucht irgendwas. Ach, ist immer stressig. Aber ist auch immer schön. Und die drei, die wohnen da zusammen? Genau, also wie gesagt, meine Eltern wohnen in Mittelbrunn und das Elternhaus, oder wo ich hauptsächlich gewohnt habe, das ist in Landstuhl und da ist im Endeffekt auch immer noch das Haus und da habe ich auch in Anführungszeichen die Zweitwohnung, aber die Oma kann natürlich jetzt nicht allein mehr wohnen, also wenn es natürlich gibt und wie es halt auf dem Land und wie es normalerweise so ist, also die Oma wohnt natürlich bei meinen Eltern, ja, also das gibt nichts und wie gesagt, die Oma war auch nicht oft im Krankenhaus und die ist wirklich sehr, sehr zäh, also auch zum Beispiel mit ja vielleicht später das Thema mit meiner Rippenbrennung. Die Oma ist wirklich gefallen und hat auch vom Alter wirklich ein Korsett an und Schmerzen, aber die lässt sich das nicht anmerken. Also zum Beispiel nur der Witz mit diesen, dass sie immer Brot isst. Ihr müsst euch das so vorstellen. Wie gesagt, die Mutter, die kocht dann und die Oma darf in Anführungszeichen mal ein bisschen mitmachen. Irgendwann sitzt sie morgens am Frühstückstisch und sie will kein Brot essen. Und die Oma, die ist vielleicht 1,50 Meter groß, wiegt vielleicht 40 Kilo. Ihr habt sie auf dem Bild gesehen, ist ja wirklich ganz dünn. Ja. Irgendwie hat die Oma nicht viel gegessen und es hat sie so wirklich so schwer getan, das Brot zu schmieren und so. Und dann passt die Mutter natürlich immer auf, was passiert ist, ja. Und irgendwann hat sie sich verraten, ja, indem sie sich zwar das Brot langsam geschmiert hat, aber mit der anderen Hand gegessen hat. Und ratet mal, es war morgens um 7:30 Uhr, und ratet mal, mit was ist die Oma um 11 Uhr rausgekommen? Dass sie gefallen ist und dass sie die Finger gebrochen hat. Die Oma sagt nichts, da ist halt leider halt immer dieses, weißt du, ich will ins Krankenhaus und so. Ja. Da haben sie der Oma wirklich einen Gips verpasst und die sagt da nichts. Die ist wirklich zäh, so wie ich da. Also die Oma dort, die hat da bisher anders. Ja, ist ja Wahnsinn. Ist auch vielleicht die Generation, ne? Also genau. Als 91-Jährige hat sie ja auch schon wirklich einiges erlebt, ne? Dann kurz nach dem Ersten Weltkrieg geboren und dann Zweiten Weltkrieg durcherlebt. Ja, ich finde es faszinierend. Auch dass sie zu Hause wohnt. Und da irgendwie zurechtkommt. So. Ja, was machen die so den ganzen Tag? Putzen und Also die Oma, sie sitzt immer vorm Fernseher. Also ich glaube, ich wollte ja auch wirklich schon, also was ich noch ein bisschen vorhabe, ich will auch wirklich nochmal meine Podcast-Aufnahmen oder so. Man hat ja gesagt, mach doch noch ein bisschen Podcast mit der Oma. Also es gibt ja auch so 2, 3 Folgen auf dem normalen Feed. Da habe ich ja auch immer mit der Oma sowas aufgenommen. Und es ist so ein bisschen behind the scene. Das ist wirklich Freestyle. Also es ist wirklich so, ich komme hin, dann versuche ich mal zu erzählen, was ist Podcast, und dann geht es wirklich so, deshalb frage ich ja auch manchmal immer so gezielt, die Oma haut dann wirklich die Geschichten raus, ja. Und normalerweise, ich würde jetzt sagen, das ist jetzt noch so ein bisschen Serie gepasst, was ich natürlich momentan nicht so will. Wir sind jetzt hier in Anführungszeichen bis zum Krieg gekommen, ja. Mhm. Und natürlich kann ich auch jetzt nach Krieg fahren und danach. Aber dann komme ich halt immer so, also der Opa ist halt gestorben, ja, 2012. Mhm. Das wollte ich halt jetzt auch bewusst jetzt nicht auch im Podcast jetzt so ein bisschen, da weiß ich halt jetzt nicht so, wie die Oma da reagiert. Ja, so. Ja, genau. Also da ist momentan, was ich zögere, ich mich für das ist halt jetzt, was ist Podcast nicht so wichtig, ja. Mhm. Da dachte ich bis jetzt, da muss man vielleicht noch so ein paar Themen, mal gucken, auch vielleicht. Aber wie gesagt, wie halt die Hauptidee immer war, man soll halt mit den Leuten, in Anführungszeichen, noch podcasten. Aber ob man es jetzt als Podcast hat oder so, ich meine, wie gesagt, ich kenne die Oma jetzt schon 42 Jahre, ich kenne alle Geschichten und so, also ich habe ein gutes Gedächtnis, habe auch die Familienfotos und so. Mhm. Also für mich persönlich, ich habe die Erinnerung. Ja. Dasselbe ist ja auch mit dem Opa, ich habe den auch jetzt so in Erinnerung, ist halt wahr, ist halt so. Ja, ich find's wunderbar, wie du das machst, ganz wirklich großartig. Und ja, vielen, vielen Dank für die tolle Folge auch mit dem Wanderwaffeleisen bei euch zu Gast. Ja, gern schön. Ja, super gut. Das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte, ja. Und ja, Michael, du sagst ja von dir selber, du bist Elite-Hörer, richtig? Ja. Ja, und wir haben uns natürlich was überlegt, weil wir machen ja immer ein bisschen was mit unseren Gästen auch, wenn sie schon mal da sind, ne? Bei uns am Küchentisch. Und zwar, als Elite-Hörer bin ich mir sicher, du hast den Podcatcher gut gefüllt. Richtig, ja. Und du weißt ja, es ist ja oft so bei Podcasts, die haben ja den Podcast-Namen und dann gibt's ja immer noch so Subtitles, hätte ich jetzt mal gesagt. Also als Beispiel jetzt bei uns, Backhauscast, und dann steht ja drunter 5 Geschwister, 4 Bundesländer, 1 Podcast. Ja? Backhauscast. Okay? Jetzt habe ich Folgendes gemacht. Ich habe meinen Podcatcher habe ich durchgeforstet und habe die Subtitles rausgesucht von diversen Podcasts. Und die Idee ist jetzt folgende: Sam und Frank können auch mitmachen, weil die haben die Lösung nicht. Die habe ich nur hier. Nee. Also die dürfen auch mitraten. Und wir machen dein Füt? Genau. Wo ist das Füt? Und wir machen jetzt ein folgendes Spiel. Ich habe die ganzen Subtitles mir rausgesucht und einer von euch dreien sagt mir bitte den passenden Podcast dazu. Das hat den besonderen Charme, dass wir auf die Art und Weise auch hier die ganzen Befreundeten und Podcasts, die wir gerne hören, auch ein bisschen supporten an der Stelle. Ich bin gespannt. Und eventuell erfinden wir neue Subtitle. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Oder so, wenn euch was Besseres einfällt, was besser passt, könnt ihr das natürlich auch ins Rennen werfen. Ich denke, wir fangen mal an mit einem recht einfachen, mit der Nummer 1. Das, ich denke, den kennt ihr. Beim Sam weiß ich nicht, aber wir werden sehen. Da steht nämlich drunter als Subtitle steht da: Personal Podcast eines faltradelnden Bus- und Taxifahrers mit Naschbrettbauch. Und das ist der Brombeerfalter, habe ich schon gehört, gell? Genau. Daniel Bialas, genau. Kommen wir zu 12. Und 48 macht er auch, genau. Und den Käsekeller. Dann machen wir es auch komplett, ne? Yay. Genau. Nummer 2. Also es kommen ein paar einfache, aber auch welche, da bin ich gespannt. Nummer 2, da ist der die Unterschrift: der Podcast am Puls der Kescher. Cashfrequenz. Cashfrequenz ist richtig, Frank. Yay. Oh, jetzt schreibt jemand mit. Also das. Nee. Achso. Ich bin ja ganz im Ratefieber. Ach, du bist ganz im Ratefieber. Und ich google nicht. Ich google nicht. Und ich habe keinen Stift. Ja, es geht nichts über eine perfekte Vorbereitung, meine Damen und Herren, in einem Qualitätspodcast. Ja, wir sind sowas von geil vorbereitet. Immer. Jetzt brauche ich jetzt. Brauche ich noch hier? Ich habe eigentlich einen Wachsmaler von den Kiddies. Okay, in rosa. Ich habe es dem Frank aber auch gesagt. Ich habe wirklich viele drin, nur manches momentan, weil ich zu viele habe. Dies bin ich noch am Nachhören. Ja. Aber ich weiß, dass die Cash-Frequenz heute aufzeichnet. Ja, genau. Also ich schreibe mal auf Micha, Frank und Sam. Bei dem Brombeerfalter wart ihr euch beide einig. Bei der Cash-Frequenz war der Frank etwas schneller, würde ich sagen. Und ich habe es ehrlich gesagt nicht gehabt. Ja, okay. Dann kommen wir zu Nummer 3 aus dem Leben eines wahrscheinlich normalen Kundendienstmonteurs. Ich hab schon. Ja, was? Dann sag. Ich muss direkt sagen. Immer schnell raus damit. Der Bobson Bob. Ja. Ist richtig. Ganz genau. Dann war ich falsch. Bobson Bob Podcast. So, jetzt bin ich gespannt. Die Nummer 4. Yet Another Blathering Podcast. Ich glaube, das ist der mit einer der schwierigsten, der dabei ist. Blathering. Der Blathering-Podcast von Tobias Migge? Richtig. Blatthering auch genannt. Von Tobias Migge und Ole Albers. Da kriegt der Frank einen Strich. Und der Michael einen neuen und der Elitehörer einen neuen Podcast. Ja, absolut. Ja, lohnt. Also es ist. Die machen auch mal locker 5 Stunden, aber ich habe das schon mal gesagt, die 5 Stunden gehen schnell vorbei. Ich habe Hörbücher, die kürzer sind, aber es ist wirklich kurzweilig. Also man kann den beiden wirklich gut zuhören. Also Tobias und Ole, seid gegrüßt, falls ihr das hier hört. Ich denke es ja nicht, aber wir werden sehen, vielleicht gibt es ja Feedback. So, just in case. Die Nummer 5 ist, glaube ich, nur eine Frage der Geschwindigkeit, der deutschsprachige Babylon 5 Podcast. Der deutschsprachige Babylon 5 Podcast. Ich wiederhole, der deutschsprachige Babylon 5 Podcast, superschwellig. Ich höre ihn nicht, aber ich kenne den einen, der unterhält sich immer mit der Lara. Der disst sich auch immer so ein bisschen mit der Lara. Ja, aber wie heißt denn der Podcast? Der graue Rat. Der graue Rat, ja. Richtig, Frank. Ja, schon. Ich wollte es nur nicht sagen. Ach so, hast dich nicht getraut. Ja, na ich gut. Hab gedacht, ich warte mal. Ach so, du warst mal. Okay. Dann machen wir die nächste. Das ist die Nummer 6. Die sagen von sich, 2 Lokaljournalisten sprechen sich aus. Ach. Wer könnte das sein? Ja, Sascha. Bin draußen. Ja, Sascha ist schon richtig. Ach, wie heißt denn der Podcast? Flachlandreporter. Flachlandreporter. Ich sehe, der Frank hat Hausaufgaben gemacht. Streber. Ach, dieser Husten. Sam ist ganz ruhig. Der. Aber mir sagen die auch was. Ich habe es jetzt mit dem Catcher, ich konnte es jetzt nicht verbinden, aber der Name ist bekannt. Ja, das ist der Sascha und der Tom. Und der Tom, genau. Ja. Die erzählen über ihr Alltagsleben als Journalisten. Die machen sowohl Radio wie auch Fernsehen. Sehr, sehr gut. Schöne Sache. Auch so Stündchen, anderthalb. Kann man gut mal in der S-Bahn hören. Die Nummer 7 bewirbt sich selber mit folgenden Worten. Ein Kesselbuntes aus dem Bereich Allgäu, Reisen, Camping, Outdoor, Wandern und Lesen. Das muss der Micha wissen. Radiomobil. Camping, Caravan, Podcast. Allgäu. Allgäu, ja. Ja. Ich wollte Camping, Caravan, Podcast jetzt mal sagen. Mit denen habe ich mich getroffen. Die wollte ich jetzt mal promoten. Ach so, okay. Also, aus dem Allgäu. Wer sendet aus dem Allgäu? Das Tagebuch einer Allgäuerin. Ja, das ist natürlich die Dottie, die Hörmüpfel. Die Hörmüpfel, richtig, Micha. Oh. Ist das der Untertext? Ja, das ist der Untertext. Der steht in meinem Podcatcher so drin. Hatte ich falsch. Weißt du, warum ich da drauf gekommen ist? Die hat so ein tolles, eingesprochenes Intro momentan. Und das ist bei mir so im... Ja, und das ist bei mir so im Gehör immer so drin. Also. Nicht das geschriebene Wort, sondern das gesprochene. Ja, aber heute sind wir beim geschriebenen Wort. Und die Nummer 8 sagt von sich, wir sind der skurrile und reale Podcast vom Land. Bin schon da. Aber ja, sagt. Das sind die Landfunker, aber richtig. Die ändern jetzt ja den Text. Das habt ihr aber noch nicht gehört, wenn ihr die neue Folge noch nicht gemacht habt. Ich habe es gehört, aber wo ich das Quiz ausgearbeitet habe, da war die neue Folge noch nicht draußen. Okay. Und jetzt habe ich die nicht rausgenommen, weil das wäre schade gewesen, weil ich habe jetzt nicht rausfinden können, wie jetzt der neue Untertitel dann da wäre. Ne? Muss man nachhören. muss man nachhören. Wir werden es sehen. Auf der Nummer 9, die Jungs und Mädels oder die zwei Jungs und das eine Mädel, ich mach's mal ein bisschen einfacher, sagen von sich, wir casten Pott. Wir casten Pott. Mhm. Einmal im Monat casten die Pott. Mit illustren Gästen. Soll ich noch mehr sagen? Eigenwerbung, ich war auch schon da. Wow. Ey. Spricht jetzt nicht für Qualität, aber zumindest haben sie mich eingeladen. Wir casten Pott. Carsten, zwei Jungs und ein Mädel. Nee, komme ich nicht drauf. Kommst du nicht drauf? Ich komme nicht drauf. Die Sprechweisen. Aber ein Kämmer, da macht doch der Ralf mit. Ralf und der Volker, das Selbstgesprächler. Der hat da mitgemacht, der ist aber, hat sich aber zurückgezogen aus der Nummer. Und ja, im Endeffekt sind das der Ingo und der Hausmeister Willi. Und die, oh Gott, wie packt der aus? Sie war auf jeden Fall im Post 2016. Ja, die Petra. Petra, ja, genau. Die drei machen da, die casten Pott. So, der nächste, ich gebe dem Michael schon mal eine Hilfe. Hast du auch 2016 auf dem Podstock kennengelernt? Und da steht drunter dies und das und vielleicht ein bisschen jenes. Würde mich interessieren, ob die Leute, die das nachhören, jetzt auch mitraten oder nicht. Könnt ihr aber machen. Und dies und das und vielleicht ein bisschen jenes. War am Podstock 2016 sehr emsig in der Küche beschäftigt auch. Die Dela hatte damals noch keinen Podcast und richtig. Es war was die Freundin vom. Nein, es ist ein Podcaster. Ah, dann den Illibitz. Ja. Der hat so einen schönen Bart. Ja, nein. Es sind die Tonscherben vom Dennis. So, aber jetzt bin ich gespannt. Hat lang nichts mehr von sich hören lassen, muss man aber eigentlich kennen. Und zwar ist der Titel Einer muss es ja machen. Schweigen im Wald. Sorry. Auch wenn man es kennen muss, einer muss es ja machen, ist korrekt, aber ja. Wer ist Teddy, das, Teddy Gone Anywhere. Okay. Ja. Okay. Wenn Gedanken nach Freiheit streben, mal so, das ist, glaube ich, der schwierigste. Boah. Wenn Gedanken nach Freiheit streben. Mal so. Ist in der letzten Folge von den Landfunkern vorgestellt worden. Vielleicht hilft das dem Micha ein Stück auf die Sprünge. Ist zu schwierig? Ein Strauß Fische heißt der Podcast. Oh, nee. Sehr zu empfehlen. Jetzt, pass auf, jetzt nehmen wir mal so ein richtiges Bollwerk hier. Also der skeptische Podcast aus Hamburg. Ich kenne einen aus Münster. Super, ja. Du hast einen Fisch aber nicht, oder? Nee, wir sind hier nicht beim Tatort. Der skeptische Podcast aus Hamburg. Aus Hamburg. Die Leute schreien gerade in ihr Handy, wenn sie es unterwegs hören. Ich verrate es euch. Huxilla wirbt mit diesem. Der kam aber mal aus Münster, oder? Das weiß ich nicht. Ich kenne ihn nur unter Hamburg. Oh. Diller ist im Catcher und wartet noch gehört zu werden. Ah, so. Kurz und knapp, der junge Mann sagt als Untertitel, ist halt so. Ist halt so. Ist halt so. Das ist der Hattie mit den Hörspitzen. Das ist der Hattie mit den Hörspitzen, das ist richtig. So, der nächste, Micha, den kennst du auch persönlich. Fußspuren, Reifenspuren, Tonspuren. Making Tracks, passt. Der Micha, passt. Mit dem hast du angefangen, wenn er so die Historie so wie der Anschluss zum Podcast kommt. Ja, hat er dich genötigt, oder? Nee. Die Kurzfassung ist über immer Domian hören zu den wovor immer ein Geocaching-Podcast haben, wo auch Musik machen, ganz bekannt, tut mir leid, ich bin ja die kein Dosenfischer wahrscheinlich. Die Dosenfischer. Ja. Dosenfischer, Micha und dann Bobson Bob und dann gibt's dann gab es die Reihenfolge. Dann gab es kein Halten mehr. Und dann gab es Ratinger und dann gab es Karten für Potstock gewonnen und dann ging's los. Das war prima. Die Kurzfassung. Ja, prima. Ja, so hat jeder seine Historie. Der Nächste sagt von sich alles und nichts und das in Mono. Bin schon dran? Welle? Ja, du kannst einfach reinbrüllen, wenn du es weißt. Jan Gruber, Monowelle. Richtig. Hat der Frank das auch gesagt? Oder? Jo. Er hat es auch gesagt. War auch ein bisschen früher, aber ich hoffe, das mit dem Spiel nicht, dass man so reinschreien soll. Ja, natürlich. Wir haben leider keine Buzzer, weil das ist technisch ein bisschen schwierig. Gut, dann haben wir momentan Gleichstand. Sam, war das los? Bist noch da, oder? Ich hätte Hoaxilla gewusst, aber ich kannte die aus Münster. So. Ach so. Ja, das muss ich nochmal nachforschen. Das ist die süddeutsche Variante. Nee, ich glaube, das sind die gleichen. Die sind wahrscheinlich mal umgezogen. Ja, das kann natürlich sein. Nicht gehört. Ja. Dann sage ich mal Folgendes. Wer sagt von sich Folgendes? Was das Leben so mit sich bringt? Planet Kai, tut mir leid. Planet Kai, richtig. Ja. Musst dir nicht leid tun. Du willst ja hier gewinnen, nein, oder? Nein, ich will nicht gewinnen. Aber ich habe gerade realisiert, ich bin der Elite-Hörer. Ich muss eigentlich gewinnen. Das war Sinn und Zweck der Übung. Aber gut. Ich habe eine Ausrede habe ich schon. Ja, gut, da bin ich später gespannt. Also, ich hab noch ein paar, die machen wir jetzt noch durch, damit er nicht umsonst hier ist. Hier spricht die Unterschicht, sagt wer. Ja, ich hab's gleich. Hier spricht die Unterschicht. Ja, ich hab den auch. Darf man in seinem Catcher gucken? Nee, darf man eigentlich nicht. das ist mir egal, das kann ich nicht nachprüfen. Ich sag noch Spandau. Nee, ich höre den. Der hat aber jetzt unregelmäßig gemacht. Und hat auch ein Problem gehabt, dass er nicht alles rausgebracht hat in letzter Zeit. Ja. Und wie heißt er? Ich hab den gleich. Ich hab den. Ich habe gleich. Potthorst. Der Potthorst, genau. Yeah. Auch zwei Pflicht. Neue Folgen hat er noch ungelesen. Auch Pflicht in jedem Podcatcher. Ja. Da muss ich nachholen. Direkt aus der Altstadt mitten ins Ohr, sagt wer? Direkt aus der Altstadt mitten ins Ohr. Noch kommt nicht am Ende. In Mainz nicht jetzt. Nein, tatsächlich nicht. Nee. Der Schreihals-Podcast. Schreihals, okay. Der Carsten. Müsste mich aber eigentlich kennen, wenn du die Landfunker magst. Ja, aber ja. Ich möchte nichts zum Schreihals-Podcast sagen. Gut. Also, auf Platz 20 haben wir noch völlig verwirrter Personal-Podcaster mit ziemlich großem Ego. Völlig verwirrter? Welcher ist es aber? Ne? Mit ziemlich großem Ego. Ach, sag schon, der Volker. Ja. Selbstgesprächler. Der Selbstgesprächler, ja. Ja, komm, kriegt er beide einen Punkt für. Yay! So. Auf der 21, der dreibeinige Podcast. Wer ist es? Dreibeinige Podcast. Ach, du Liebling. Das ist eine ganz subtile Art, hier Werbung zu machen. Ja, das ist wie wir so sind. Das ist subtil, superschwellig durch und durch. Dreibeiniger Podcast. Okay. Ja, haben eine sehr, sehr schöne Folge bei der zweiten Night of the Pods abgeliefert. Der dreibeinige Podcast. Ich bin draußen. Nee, ich weiß das nicht. Das ist Sie reden mit Sascha und Sebastian. Ach. Der okay. Dreibeinige Podcast. Ist auch wieder der Erler dabei, schau. Untertitel, okay. Ja, gut. 22 hat auf seiner Homepage Folgendes stehen. Damit der Podcatcher qualmt wie die Misthaufen in Dingenstrop. Ich würde, also, wo Menschen noch wilder als Kühe sind. Richtig. Genau. Der Stefan, geht an den Micha. Aber okay. Gut, machen wir noch einen ganz kurz. Ja. Wer löst mysteriöse Kriminalfälle? Keine Ahnung. Das ist großartig. Face of Death. Face of Death. Ja, der musste zum Schluss noch sein. Ja. Oh. Wunderbar, Klaus. Oh, herrlich. Welch unglaublich. So, sehr, also sehr wir haben Spiel. Ja, wir haben einen dritten Platz, das ist der Sam. Yay. Glückwunsch. Jawohl. Reiß dir eine Dose auf mit. Also für Münster habe ich einen halben Strich gegeben für die Hoxhillers. Ich denke, das passt, oder? Danke dir. Ja, ja. Mehr konnte ich nicht tun. Auf Platz 2 ist der Frank mit 7 Treffern. Hey. Hey. Und ja, der Micha hat es geschafft. Er hat seinen Titel als Elitehörer hier großartig verteidigt, möchte ich sagen, an der Stelle. Mit ganze 10 richtig gelösten von 23. Okay. Fantastisch. Fantastisch, danke, aber sehr. Immerhin. Ja, aber es ist auch wirklich schwierig, weil ich muss auch sagen, ich höre ja wirklich sehr viel, aber genau auf diese Untertitel, wenn es wirklich nicht gesagt wird, deshalb habe ich mich hier schwer getan. Hättest du was gefragt nach Logo oder irgendwas anderes? Nach Logo, ja, das wie war auch mein größtes Problem hier. Aber vielleicht, weil wirklich so vier kannte ich gar nicht. Aber das Logo ist so braun mit schwarz, mit schwarz und am Rand und da ist ein Mikrofon drauf. Aber habt ihr den Obo heute schon gehört in seiner neuesten Folge? Das sieht man auf dem Logo, sein Motorrad. Ja, das ist mir auch erst heute aufgefallen. Ich habe nochmal nachgeschaut, aber das ist nicht drauf. Ja, auf jeden Fall, ihr merkt, man sollte auch bei den Podcasts vielleicht mal auf die Blogs schauen hier und da. Das ist nämlich Sinn und Zweck der Übung. Aber die habe ich, aber da kann der Google Chrome Browser, da kommt der wirklich an seine Grenzen. Also ich habe wirklich, ich mache das, also am liebsten habe ich, wenn natürlich jemand einen Podlove Player hat, also ich höre die Folge und tue dann am Handy auf den Blog und auch die Bilder angucken. Der es nicht hat, habe ich wirklich auch einen Karteireiter und da gehen wirklich 45 Tabs auf. Jo. Dann gehe ich nochmal durch, aber auf die Untertitel achte ich dann nicht so. Jetzt schon. Ja. Gut, also ich denke, da haben wir auf jeden Fall den einen oder anderen vielleicht auch dabei gehabt, der noch nicht so gehört wird. Ihr werdet, das ist, die Mühe werde ich mir auch noch machen, ich werde die entsprechenden Twitter-Links auf die Homepage packen und die meisten sind ja mittlerweile so schlau und haben dann einen Link zu ihrer Homepage oder zumindest auf den Feed von ihrem Podcast mit drin, dann findet er das schon. Ja, also allesamt Sachen, die ich in meinem Podcatcher habe und die ich allesamt sehr, sehr gerne höre an der Stelle. Auch den bärtigsten Podcast im Web. Den habe ich heute mal rausgelassen. Der wäre zu einfach gewesen. Und ich glaube nicht, dass der Micha den kennt. Nein. Oder Offenbartcast? Nein, glaube ich nicht. Ja, das denke ich mal. Haben wir ein gutes Ergebnis. Immerhin. Immerhin. Also zumindest immerhin. Gegen den Elitehörer 2. Platz. Ja. Ja. Ah. Finde ich schon. Und hier, 3. Platz, sehr gut. Sehr auch. Gut. Sehr also, gut, ja. Wir haben keinen echten Verlierer. Nein. Ich habe 0 richtig geraten. Also immer. Eigentlich bin ich der. Und du hast abgelesen. Ich habe auch noch abgelesen. Geschummelt auch noch. Okay. Ich bin raus. Also du bist ja letztens als Podcast-Wiki bezeichnet worden. Ja, habe ich auch gelesen. The Human Podcast-Wiki. Als Wiki. Hey, hey, Vicky, die Wikinger. Ja, kannst du dir am Näschen reiben? Ja, ich reibe mir öfter am Näschen, wenn ich den einen oder anderen Podcast höre. Schönes Bild. So, ja, Podcast Papst habe ich auch gelesen jetzt. Papst? Ja, aber das geht nicht mehr. Ich habe Kinder. Senior, außerdem bin ich nicht katholisch. So. Gut. Also ich hole mir jetzt mal, ich sitze ja neuerdings in der Küche zum Podcasten. Ich greife mal in den Kühlschrank. Ja. So. Und holen wir mal noch was zu trinken. Na so. Und dann frage ich doch mal beim Frank nach, was gab es denn bei dir noch so alles? Ich habe ja das ein oder andere, wir werfen uns ja immer auf Telegram so ein paar Sachen zu. Und ich bin mal gespannt, was du davon heute rausgesucht hast, worüber wir reden wollen. Jetzt geht's los. Es ist eine Dose, Vorsicht. Ah, so. Hey. Dosenbier. Dosenbier. Wenn es Nacht wird in der Kleinstadt, bin ich bei dir, mein Dosenbier. So Prost. Ist schön. Ja, was gab's bei mir? Dolles, gar nicht viel Dolles. Es war ein irgendwie kurzer Monat mit einer ganzen Menge Stories. Einmal habe ich ja eins gemeinsam mit unserem derzeitigen Gast, nur bei mir nicht so spektakulär, nämlich das mit der Rippenprellung. Von daher, Michael, weiß ich, wovon du sprichst, wenn du sagst, du kannst nicht liegen. Das ist ja, aber deine Geschichte ist viel, viel lustiger, muss ich sagen. Ja, das war nicht Downhill. Nee, nicht wirklich. Magst du es erzählen? Du musst nicht, aber ich fände es cool. Sondern also meine Rippe ist eher unter meinem Eigengewicht kollabiert, als ich bäuchlings auf dem Boden lag und mal tief ausgeatmet habe. Also mein verdutztes Gesicht und das meiner Frau mal erst hättet ihr sehen sollen, war dann nicht so gut. Schmerzen direkt, exakt so, wie du das auch beschreibst, Michael, dass also mit der Atmung nicht klappt und war ich kogge. Das kennt man sonst nur von Walfischen eigentlich, wenn die stranden, dann ist das ja so, wenn die nicht schwimmen im Wasser, dann sind die ja zu schwer für ihre Gräten und dann brechen die sich ja auch alles, deswegen müssen die ja möglichst schnell wieder ins Wasser. Wer hat dich denn zurück ins Wasser gezogen, Frank? Ja, ich hab dann versucht, nachdem ich unter dem Schreibtisch vorgekrabbelt kam. Ich möchte jetzt nicht wissen, was du mit deiner Frau unterm Schreibtisch machst, aber. Ach so, ne, die war nicht unterm Schreibtisch. Ach so, die war gar nicht unterm Schreibtisch. Nee. Ach so, eher so eine TAE-Dose. Lieben Gruß an den Ralf Meyer an der Stelle. Ah, okay. Ja. Hast du wieder das alte Wählscheibentelefon versucht anzuschließen? So, ich auch, genau. Ich wollte ja noch gehen. Ich hätte mal meine IP-Nummer hier eingeben können. Dann ist doch noch fast neu. Und grau ist auch. Grau ist wieder in. Ja. So. Genau, ja, nee, aber es war schon doof. Und dann echt nachts im Sitzen. Ich kann nicht im Sitzen schlafen, egal wie müde ich bin. Das klappt einfach nicht. Und Schmerzmedikamente genommen. Also es ist im Prinzip, Michael, dieselbe Story. Nur nicht vom Fahrrad gefallen, sondern Selbstzerstörungssequenz eingeleitet. Wann ist es bei dir? Weil wir müssen uns jetzt gleich noch selbst bedauern und uns leid tun. Wann war es bei dir passiert? Am irgendwannsten 24. August oder sowas. Oh, genau. Ich rechne immer noch in Wochen. Ja. Oder wenn das, merkst du es jetzt noch? Ja, und jetzt bin ich deprimiert. Also nicht, also es ist tagsüber nicht, quasi nicht vorhanden. Nachts, wenn ich mich auf eine bestimmte Position lege, da merke ich das immer noch, den Scheiß. Sehr, sehr ärgerlich. Der Plan ist, nächstens mal zum Physiotherapeuten zu gehen und da mal gucken zu lassen. Also da ist die Schulmedizin da kommen die nicht weiter einfach. Also da glaube ich, muss man mal Hand anlegen. Also jetzt darf ich ja kurz ein Plugin machen, weil ich will jetzt nicht so lange erzählen. Also in meiner letzten Folge 16 auf dem Normalfeed habe ich es ja ausführlich beschrieben. Mhm. Also was man vielleicht auch mitgeben kann zum Austausch, also wichtig zu den Schmerzmitteln, ist wirklich, du darfst da keine Ibo nehmen. Also ich habe es ja leider noch ein bisschen schlimmer gekriegt, weil ich noch so eine Nierenprellung habe. Deshalb habe ich ja auch ein bisschen im Krankenhaus einchecken müssen. Und ich habe auch so ein bisschen das Salbe drauf gemacht. Aber was wirklich die Schulmedizin sagt, also du wirst nicht bedauert, außer von Leuten, die es haben, weil man es wirklich nicht nachvollziehen kann. Also wer es wirklich schon mal hat, der bedauert dich. Alle anderen ziehen es ins Lächerliche. Und ein Bruch ist wirklich harmlos, in Anführungszeichen. Mhm. Ja, dann hast du die wenigsten Probleme. Ja. Und es ist wirklich nicht nachvollziehbar. Und ob jetzt da so eine leichte Bewegung und eine Massage hilft, also wie gesagt, also mein Status ist momentan, also Eigengewicht geht gar nicht. Also ich sitze jetzt nicht mehr aufrecht, ich kann mich so leicht nach hinten legen, aber dieses was Seitenschlafen links, rechts, keine Chance. Und auch dieser Versuch wirklich böse. Also sitzen geht hier, also wie gesagt, jetzt hier beim Podcasten und Reden und auch ein bisschen zu Fuß gehen. Ja, ich habe natürlich keine. Ja, ich habe natürlich ganz Pflegekraft, wie ich bin, mal mit den Schmerzmedikationen rumexperimentiert. Allerdings habe ich mich nicht getraut, Novalgin so hoch zu dosieren wie du. Nee, ich habe dann, nachdem Ibuprofen nichts half, habe ich dann auch rausgefunden und ich das Novalminsulfon, also Novalgin, nicht vertrag. Ich kriege direkt Schweißausbrüche und so was von, habe ich dann mit Diclofenac-Retard-Dragés versucht. Und das war wirklich das war letzten Endes, da war ich dann nahezu schmerzfrei über den Tag, aber nachts halt, ja, ist halt doof. Naja, besides dieses gab es aber noch auch ganz tolle Sachen. Ich war mit meinem Bruder Sam auf einer Goldhochzeit. Moin. Oh. Sam. Ja, nicht auf unserer. Nein. Ach. Obwohl Goldhochzeit ja auch hier zur Apothekenrundschau schon wieder passt. Team Granufink, muss man jetzt noch sagen, oder? Ja, genau, danke. Auch, muss man immer. Team Granufink, immer, immer. Granufink rules. Bingo. Ja, Bingo. Penis. Oh Gott. Oh, oh ja. Nochmal Bingo. Erzähl dir mal, Goldhochzeit. Wer jetzt? Sam, ne? Ja, einer von euch beiden. Ich war nicht, da, ich ja, war nee, nicht, ich war nicht eingeladen. Ich war nicht dabei. Ich kann nichts dazu sagen. Oh. Nein, meine geschätzten Schwiegereltern haben ihre Goldhochzeit gefeiert am schönen Niederrhein. Da haben der Frank und ich ja auch zusammen mal gewohnt. Und dann waren wir im Frank hilf mir Gasthof Peters. Peters. Genau. Wie das Kölsch. Peters, wie das Kölsch. Na super. Ach, Mensch. Ich habe da gar nicht. Nee, sprechen wir gleich drüber. Ja. Was ja mit denn? Diebels Alt gibt es am Niederrhein. Wollte gerade sagen, können wir auch direkt drüber sprechen. Ja. Obergärig ist, also ich glaube, im Dunkeln schmeckt keiner den Unterschied. Nee. Oh Gott, das ist auch so. Sagen wir jetzt mal, ne? Also ich nicht. Aber das war eine Wonne nach dem längeren Aufenthalt dann im Gottesdienst, da in der Kneipe mal erst 3 so eine Becher runterzukippen. Das war schon schön. Wir haben ja auch eine riesen PA aufgebaut. Ja, Wahnsinn. Yamaha Stage Pass 300 ist, ja. 300? Das ist ein 100. Nö, die 300er ist dann mit den kleinen besten und die 500er mit den großen. Ach, die 100 gibt's gar nicht, alles klar. Nö. Ja, aber war eine probate Beschallung in diesem Raum, war schon gut. Was wurde damit beschallt? Ja, das... Der Saal. Der Saal? Und okay, ich präzisiere diese Frage. Der Saal. Es Drecksack. Schön. Too hard to mention. Also ja. Es rein rechnerisch wird man draufgekommen sein, das Hochzeitsjahr war ja im Jahr 67. Und so wurde mir eine Doppel-CD, die Nummer-1-Hits, deutschen Nummer-1-Hits aus 67. Und, oh, ja. Oh, naja. Ja, ist halt auch Musik, ne? Ja. Hast ein paar Highlights da? Ich wüsste jetzt nicht, 67. Das ist wahrscheinlich jetzt, irgendwie Udo Jürgens oder jetzt irgendwas muss ich wahrscheinlich, Heino, oder? Heino war dabei mit sag schon. Ja, genau. Oh, ich hab's verdrängt. Blauer Enzian. Es war Ronny war dabei. Der Roy Black hat irgendein Liedchen getrellert. Ganz in Weiß. Das war dann halt so, muss man mal sagen. Unterbrochen von Wortbeiträgen, wie das dann immer so ist auf Goldhochzeiten. Und was, das heißt, die Jamben flogen tief? Und dann, genau. Ich sag mal ja. Ja. Ich sag mal ja. Der Plan war eigentlich, ich fahre mit meiner Frau dahin, damit die Rückreise tätigen kann und ich mir mit dem Sam schön das Altbier reindrehe. Guter Plan. Aber das war dann halt der Plan nur. Ne? So schade. Und so bin ich dann irgendwie dann nachts noch nach Hause und war irgendwie auch um halb zwei dann daheim. Jo, was hat man denn noch an? Also das musikalische Highlight war eigentlich unser Konzert in Rabenstein bei Chemnitz. Das ist ein Stausee. Eine Woche später. Genau, ein Stausee, der vor den Toren Chemnitzens liegt sozusagen. Und dort treffen sich zweimal im Jahr, im Mai und September, die Motorradfahrer, die christlichen Motorradfahrer Sachsen e.V. 400 Bikes. Ich glaube, so viel waren es diesmal nicht ganz, aber Naja, das ist schon imposant. Viele Motorräder und die Next Blues Generation darf da Musik machen. Da gibt's einen Reisebericht zu, der ist noch Verschlusssache, wie es scheint. Ja, der liegt der Redaktion vor und wird zurzeit noch gegengelesen. Die Gegendarstellung vorbereitet. Ja. Habe ich hier, kommt aber nicht hier auf dem Feed, kommt im Versuchslabor. Ja. Ich habe da noch keinen Zugang zugefunden. Nein, ich habe es einfach noch nicht geschafft. Ich war ja auch krank. Ich habe zwar nicht die Rippe gebrochen, aber immerhin nicht mal geprellt. Nicht mal. Ich hab Letzteres ein paar, ist schlimmer. Ich habe ein paar Rippchen gegessen, aber so. Oh, das hätten wir auch gern. Ja, stimmt. Kümmt, aber du kannst ja kurz mal schon mal anteasern. Dann gibt's dann mehr später im Versuchslabor dann. Ja, ich kann ja mal einen kleinen Leak aus diesem Reisebericht machen. Wir waren da in einer kleinen Pension untergebracht, direkt in der Nähe dieses Stausees. Zimmerpreis 20 Euro oder sowas. Das also einfach preiswerte, einfache Unterbringung, aber funktioniert. Und das ist halt, wie gesagt, so in Privatbesitz dort. Und die gute Frau Neumann, glaube ich, hieße, die hat dann am Sonntagmorgen uns Frühstück bereitet und hat für das Kind, das mitgefahren ist, einen Kakao bereitgestellt. Der stand da dampfend auf dem Tisch und das Kind ist mein 17-jähriger Sohn Nett und der war hocherfreut, diesen Kakao zu sehen und wollte doch eigentlich lieber einen Kaffee haben. Das also ich habe noch nie in sein Gesicht habe ich schon öfters geguckt, aber das sah noch nie so verdutzt aus wie an diesem Morgen. Das war echt schön. Ja, was ich sagen muss, das ist eine wirklich klasse Veranstaltung, top organisiert und da ist es so, das ist keinen Moment langweilig. Normalerweise hast du das ja als Musiker so, du fährst irgendwo hin, du baust auf und du fängst an zu warten und wartest und dann darfst du endlich spielen. Mhm. Aber da geht alles, das ging so Schlag auf Schlag, dass ich überhaupt nicht dazu gekommen bin. Also das ist nicht so einen richtigen Reisebericht zu machen von zwischendurch und mit Atmo, sondern das ist alles immer im Rückblick, habe ich das erzählen müssen, weil einfach zwischendurch die Zeit nicht war. War aber klasse, war ein super ausgefüllter Tag. Was war denn noch? Am 21.09. war Welt-Alzheimer-Tag. Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Oh, ein Brüller. Klingeling. Klingeling. 5 Euro in die Podcast-Kasse. Ja, so kommt man auch zu was. Oh, das wird ein tolles Sommerfest vom Backhauscast. Aber die ersten 20 Liter Waffelteig haben wir schon. Ja. Nee, der war wirklich am 21.09. Der Welt-Alzheimer-Tag. Und da bin ich dienstverpflichtet worden, weil ein Funkmikrofon benötigt wurde. Also habe ich in meiner ganzen Profession als Lehrer für Pflege und Gesundheit, Master of Arts, eine Spätvorstellung gegeben in meiner eigenen Schule, um dort zuzugucken, wie jemand anders ein Funkmikrofon hält, für den Fall, dass es nicht richtig hält. Oder ich weiß auch nicht, das war für ein Arsch. Egal. Deswegen sage ich, ich kann mich kaum dran erinnern. Microphone Roadie. Könnte auch ganz anders gewesen sein. Okay. Ja, und dann gab es in den letzten 4 Wochen, ach, das fand ich sehr witzig noch, da kriege ich die Anfrage vom Gérard, er würde gern so ein neues Format mal starten und bräuchte dafür ein Intro. Und dieses Format heißt? Soll ich das sagen oder sagst du's? Ah, ich habe gedacht, ich lasse mal eine Pause zum... Ah, okay. Vom Hölzchen aufs Stöckchen. Genau, das ist gar nicht so einfach auszusprechen. Vom Hölzchen aufs Stöckchen. Von und Hölzchen auf das Stöckchen. Das geht darauf an, wie du das machst. Ja, ich hatte ihm das auch vorgeschlagen. Ja. Ich könnte das in der Mundart sagen. Ja. Aber das wollte er nicht. Ja. Da hast du das Intro eingesprochen. Weil ne? Wegen Alex. Ja, das war deswegen hat er mich da angesprochen, ob ich ihm dann Intro basteln kann. Wie viele Versuche hast du gebraucht? Einen. Oh, Alter, ein First Cut. Ja, danach wird es immer nur noch schlimmer. Was willst du machen? Vorderhäschen, Oberstöckchen. Ne? Ja. Genau. Ja, um Kopf und Kragen, ich weiß nicht, aber naja. Mit Alex und Gerard. Gerard, genau. Alex und Gerard haben jetzt auch, die Nullnummer ist draußen und die erste tatsächliche Folge ist draußen mit dem Thema Weihnachten. Oh ja, das habe ich auch gehört. Das, ja, ich habe mir gleich mal Lebkuchen aufgemacht. Ja, ich habe Spekulatius gekauft. Ja, das, ja, aber nicht die Creme, oder? Was? Creme? Ja, es ging ja um die. Nee. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber es ging ja um irgendwas, was man aus dem Glas auf ein Brot schmieren kann, was dann schmeckt wie Spekulatius. Wow. Wer das genau wissen will, hört sich die Folge Nummer 1 Weihnachten an. Ich werde sie verlinken. Ja, genau. Selbstverständlich. So, dann muss man den Bruder doch mal. Ja, hast du schön gemacht. Unterstützen, ne? Ja, genau. Ja. Die haben keinen Subtitle. Die haben keinen Subtitle? Nee, oh mein Gott. Nee. Da ist ja auch der Title schon Subtitle. Ja. Oh, Entschuldigung. Ja, huste dich frei. Der Hustinettenbär. Das können Sie gerne rausschneiden und verwenden, ja. Ja, diesen Huster können Sie sich rausschneiden und Ihrem Arzt vorspielen oder Ihrem Apotheker. Und wenn Sie Glück haben, bekommen Sie einen gelben Schein für 2 Wochen. Oder Einweisung auf die Pneumologie. Ja, oder ein Kururlaub an der Nordsee. Marienheide hier in der Nähe war ja Lungenheilanstalt. Ja, ja. Da lungern sie alle so rum. Das ist natürlich völliger Unsinn. Ja, das ist mehr wie Unsinn. In der Lungenheilanstalt braucht man eigentlich Sonnenlicht und im Oberbergischen eine Lungenheilanstalt zu machen. Ja, wäre mehr was für Leute mit Kiemen eigentlich. Ich habe mit Mühe und Not heute Rasen gemäht hier zwischen 2 Regenschauern. Und oh ja, ich las davon. 800 Quadratmeter. Hast du deine Spinat produziert? Hast du deine Ländereien gepflegt? Ja, sehr, sehr schön. Nochmal ausgeritten. Also taktisches Rasenmähen hat sich nicht bezahlt gemacht. Nee, dafür hat es dann doch zu viel geregnet. Ja. Also nächstes Jahr doch Rasensprengen. Ja, mit Dynamit am liebsten. Und oder mal einfach den Nachbar seinen Trecker auf die Wiese stellen und fahren. Ja. Dann hast du da auch Ruhe. Jo, was gibt in Hamburg Neues? Ich werf mal die Bierdose nach Hamburg. Ich genau. Klüngeln, bing, dong. Das Ding ist ja, dass wir, also wenn wir beide nicht gerade arbeiten, verbringen wir unsere Freizeit ja häufig miteinander. Das ist also und das auf der Distanz. Was in Hamburg passiert, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Was in Hamburg passiert, bleibt in Hamburg. Haben Sie außer Hamburg Herbes bei Nacht gesehen? Also falsche Richtung. Nö, hier war Schanzenfest, aber da ist wohl nichts passiert. Die haben sich ja G20 schon alle ausgetobt und verhaften lassen. Und schon alles abgefeuert. Da war nicht mehr viel. Nö, sonst ist hier Friede, Freude, Eierkuchen. Ich bin Draisine gefahren, fällt mir gerade an. Was? Das könnte ich sehen. Ja. Ja, jetzt selbsttätig oder nur mitgefahren? Beides. Also erst das eine, dann das andere, dann wieder das eine. Dann nur noch das eine. Wie kommt man dazu? Kann man das buchen als Event oder erzähl mal. Das gibt's hier in der Tat im Umland. Das ist am Ratzeburger See. Ich kann gleich mal einen Link noch raussuchen, wo das genau ist. Ich bin da quasi hinverhaftet worden. Die Firma, für die ich arbeite, hat da ihr Sommerfest veranstaltet. Okay. Und dann haben wir da 3 Sinen gehabt, die sollten auch elektrisch unterstützt sein, damit das nicht so schwierig ist. Da hatte aber jemand vergessen, den Akku aufzuladen. Aber das war nicht ganz so schlimm, weil ich hatte das große Glück, es wurden halt Teams ausgelost. Es passen 12 Leute auf so eine 3-Sine und 4 können gleichzeitig diesen Hebel bedienen. Mhm. Und wir hatten das große Glück, wir hatten den Praktikanten bei uns, der dieses Bodybuilding betreibt. Der war 1,68 groß und wog über 100 Kilo. Ui, alles Muskeln. Mach du mal. Alles. Der war fit. Da muss ich den Landstuhler mal fragen, wenn der da, Wenn er hat, bist du schon mal sowas gefahren? Du bist doch auch groß und kräftig. Also gefahren bin ich noch nicht. Es gibt's hier bei den Landfunker im Land, gibt's so Dresinen auf so einer alten Bahnstrecke. Auch hier bei uns im Odenwald gibt's das. Nee, also hat momentan an Gelegenheit und auch an Kumpels gefehlt, weil weiß ich ja, wir fahren mit unserem Fahrrad immer unterwegs. Mhm. Nee, also gibt's bei uns, aber nee, noch nicht. Noch nicht. Gefahren. Drei aber es ist sehr, sehr lustig. Ja, also ist schon. Wobei bei uns sind sie ein bisschen kleiner, also die sind auch nicht mit diesem, was man als Dresine so kennt, mit diesen Auf-Ab-Bewegungen wie aus den Westernfilmen. Bei uns sind es eigentlich eher so Fahrräder, wo man wirklich also mit dem Fahrrad strampelt. Ja, aber gut, da wärst du ja vorne mit dabei eigentlich. Ja, ich direkt vorne mit dabei, kein Problem. Ja. Nee, aber das gewesen, wo man wirklich mit dieser Armbewegung das macht oder war's, wo man wirklich so fahrradmäßig sitzt? Nee, in der Mitte hast du diesen Hebel, unten diese Zahnradübersetzung. Okay. Du musst auch gucken, dass es in die richtige Richtung geht. Das ist das größte Problem, nach dem, was ich gesehen habe, auch richtig rumpumpt. Das heißt, vier Jungs hampeln sich einen ab und die restlichen, was hat's da, 12 passen drauf oder was? Ja, sehr theoretisch 12. Also wenn ich mitfahre, 10. Ja, okay, also nehmen wir mal den Normalfall, der auch für die Thyssen-Aufzüge gerechnet wird. 1,68, 80 Kilo, das ist ja genau, das heißt, vier rackern sich ab und die restlichen 8 sitzen rum und schauen blöd. Oder gibt's da was zu trinken? Oder ja. Wie geht das? Dann ist das, oder ist das nur des Spaßes willen? Na, man fährt dann da von der, also es gibt da so eine historische Bahnstation, die wird jetzt irgendwie privat unterhalten, diese Bahnstrecke, auf der du fährst. Und du fährst dann halt von der einen Station mitten im Nichts los in die andere Station mitten im Nichts. Unterwegs gibt's auch, na, das stimmt nicht ganz, unterwegs gibt es Bahnübergänge. Die sind aber ich quasi, dachte jetzt schon Bier oder sowas. Nee, es gab kein Bier. Ich weiß nicht so genau, warum. Hab mich auch nicht getraut zu fragen. Ich bin noch relativ neu in der Firma, um mal ein bisschen vorzustellen. Wenn ich nicht gleich hier mit dem... Dann hier los, sag mal! Ich will ja nicht gleich mit dem Kasten in die Tür fallen, aber... Aber nein, also ich habe auch festgestellt, ich bin nicht der Einzige mit der Frage gewesen. Insofern, das hat viel fürs Team getan. Ich habe halt verstanden, wer da wie tickt. Okay. Nee, aber am Ende des Tages fährst du halt, ich glaube, eine Stunde lang da durch die schleswig-holsteinische Einöde und hast halt Bahnübergänge, die genau invertiert funktionieren. Das heißt, in meiner Wahrnehmung sind ja Bahnübergänge das Ding, wo ich mit dem Auto stehen bleibe, weil der dazukommt, der würde mich umbringen. Und da ist es halt genau umgekehrt. Da fahren halt die Leute mit ihrem Porsche Cayenne durch die Gegend. Das würde halt alle auf der Draisine umbringen. Deswegen haben die Schranken einmal 90 Grad gedreht, dass halt die Draisine hält. Du steigst ab, du ziehst eine Warnweste an. Du nimmst ein sogenanntes Winkelement aus so einem Köcher raus. Winkelement? Ein zweiter auf der Draisine muss Gleiches tun, weil das sind halt zweispurige Straßen. Die sehen nicht so aus, aber da können wohl zwei Porsche Cayenne gegenseitig. Winkelement. Es sperren halt zwei Draisinenfahrer die Straße ab, während halt die Draisine vorsichtig über die stark befahrene schleswig-holsteinische Landstraße manövriert. Und der Draisinenführer von der Bosselkugel getroffen wird. Das Schöne ist halt, es sind ja mehrere Draisinen am Start. Das heißt, man fährt miteinander und es entsteht ja auch so eine gewisse Impulk. Art von Sog? Nee, das wäre schön. Konkurrenzkampf. Habt ihr ja, kannst ja nicht überholen, oder? Es ist erstaunlich, wie wenig Leute das verstehen. Es ist trotzdem sehr gefährlich, wenn man der Typ mit der Warnweste ist, der absteigt, weil es kann halt sein, dass sie gnadenlos weiterfahren. Ach so, muss ich der rennen auch noch. Und du stehst halt irgendwo in Schleswig-Holstein mit einem Winkelement und einer Warnweste. Das ist verhältnismäßig froh, dass sie irgendwann zurückkommen müssen. Der kleine Sam möchte gerne von abgeholt auf der B62 aufgelesen werden. Nee, K312, nix B. Auf der K312. Gab's denn da eine Einführungsveranstaltung, wie das Winkelement zu benutzen ist, oder war das mehr so kreatives Tanz deinen Namen? Wir sind in Deutschland. Ich kann mir das vorstellen, ja. Das gab eine halbstündige Veranstaltung, wie genau Warnweste, wie rum, wo vorne, wo hinten, Winkelement, da gibt's auch Winkel und also Sehr, also, sehr kompliziert. Konntest du damit auch so Botschaften winken dann, wie auf dem Schiff? Dass du dann hier, hallo, anhalten. Mein Name ist theoretisch Sam. Ja. Ich habe Familie, bitte überfahrt mich nicht jetzt. Das ist halt so ein Sender-Empfänger-Thema. Ja, oh, okay, ja. Muss natürlich auch verstanden werden von der ja, anderen genau. Seite. Das ist natürlich richtig. Überfahrt das, den anderen Typen. Überfahrt den hinter mir, der geht mir sowieso auf den Sack. Der will die ganze Zeit überholen. Okay. Oder hast du gescheit Muskelkater gehabt dann, oder was? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja. Ich glaube, ja, manche haben sich auch die Rippe geprellt. Nein, das stimmt nicht. Hey, hey. Hey. Schön den Kreis geschlossen, wunderbar. Oh, ich gehe kaputt. So. Wie schnell kriegt man so ein Ding? Gegen die, in Anführungsstrichen, also Aircodes hier, Steigung, also das, was der Norddeutsche als Steigung empfindet, 15 km/h zurück, konnte man nicht mehr messen, aber wir haben statt 43, 34 Minuten gebraucht. Man kann die Strecke im Internet nachgucken, wer mag, kann das ausrechnen. Also 15 bis 25 km/h, schätze ich, kann man schaffen. Kann man schaffen. 25 ist übertrieben, 15 bis 17. Nicht schlecht. Immerhin. Reicht. Hast du einen Helm aufgehabt oder ging so? Nö, ich hatte. Kein Helm? Nö. Was mich noch interessieren würde, wie bremst man die denn? Das ist eine sehr wichtige Frage, da gibt es Bremsen an Bord. Es gibt eine Feststellbremse und es gibt auch eine Fußbremse auf beiden Seiten der Draisine. Okay. Brauchst du aber nicht, weil diese Draisinen haben ja diese Puffer. Einfach locker drauf fahren, oder? Boom. Muss man den Schrank ein bisschen vorsichtig sein. Oh, fantastisch. Oh, das klingt aber, trotz allem klingt das nach einem großen Spaß. Das macht total viel Spaß, das war super, ja. Also, das kann ich mir vorstellen. Wenn du da die richtigen Leute dabei hast, da, ja, wie gesagt, Bodybuilder, immer wieder. Da geht schon was. Ja. Genau. Kann man ja mal im Fitnessstudio den einen oder anderen anwerben vorher. Willst du mit mir Draisine fahren? Hey. Hä? Hey, Babe. Take a walk on the Draisine, then. Franz. Sag mal, der Eder Franz aus dem Fitnessstudio. So, das war das eine Frage. Das war bei Dummschwätzen-Podcast und auch bei den Landfunkern. Richtig, nein, das war jetzt keine Frage, aber der Elite-Hörer ist natürlich voll informiert. Ja, zumindest Dummschwätzen-Podcast. Sehr gut. Bibi und Mumu könnten mal wieder was machen. Es besitzen wir doch sowieso schon. Bitte? Explicit sind wir doch schon so ein bisschen. Ja, wir hier sind, wir sind Backhaus. Ja. Das ist ein extra Haken, den du bei iTunes machen kannst. Ein B. Ja. Den gibt's aber nur für uns. Den sehen auch nur kaufen wir. Kaufen Sie ein grünes B. Genau, kaufen Sie ein B. Kein rotes E, ein grünes B. Ja, und das Ganze als Firmen-Event. Das ist ja dann Teambuilding dann direkt, genau. Oder? Ja. Wir hatten auch ein tolles Firmen-Event letzten Donnerstag. Das, wo man sich eine Erkältung erwerben kann. Genau, wir hatten nämlich das IT-Herbstfest der MI. Und die tolle Idee war, das Open Air zu machen. Ja. Und das hat wunderbar geklappt. Nee, Musik hat Spaß gemacht, war toll. Auf dem Gelände der MAN gibt es das Hauser-Schloss. Das steht da halt so rum und die MAN hat das dann mit übernommen. Der Herr Hauser war eigentlich ein Großgrundbesitzer. Der hat damals halt sehr gut seine ganzen Ländereien verkauft und hat sich dann einen Wunsch oder einen Traum erfüllt und hat sich selber ein kleines Schloss gebaut. Damals. Und bekannt ist er eigentlich geworden durch folgende kleine Geschichte, die habe ich mir da erzählen lassen von dem Hausmeister da. Es war früher so, du durftest in München auf der Leopoldstraße, da durftest du früher mit den Pferdewagen natürlich auf- und ab flanieren, wenn du Pferde hattest. Mhm. Ja. Und es war aber dem König oder ja genau, dem König war es vorbehalten, einen Sechsspänner zu fahren. Auf der Leopoldstraße. Und der Herr Hauser ist dann los und hat gesagt, ich habe Geld, was soll der Scheiß, ne? Und ist auch mit dem Sechsspänner losgezogen. Und dann sind die beiden sich begegnet auf der Leopoldstraße, der Kini auf der einen, er auf der anderen Seite. Und daher kommt der Ausspruch. Das Einzige, was dann der Herr Hauser zum König gesagt hat, ist folgendes. Sehr bekannter Ausspruch. Wer Kuh, der Kuh. Wer Kuh, der Kuh. Das war eine nette Geschichte nebenher. Ja, ist ein schönes kleines Schlösschen. Hat die... Mein Arbeitgeber hat das komplett renoviert und der Herr Hauser selber war auch Erfinder, der hat irgendwelche wilden Apparate da gebaut, die stehen alle da drin, wo keiner so richtig weiß, was die für einen Sinn haben, aber du kannst irgendwo drehen und da Knopf drücken und hast du nicht gesehen, dass irgendwas passiert. Und ja, vor dem Schloss haben wir dann gespielt, aber es war halt zu kalt. Dann einfach abends. Also das kennt ihr ja auch. Du machst Musik dann und dann ziehst halt keine Jacke an, wenn du Pause hast. Und schwupp. Ja, liegst du auf der Nase. Und ich muss sagen, es war für ein Firmen-Event. Firmen-Events sind ja schwierig, was Musik betrifft, ne? Das ist, weil ist natürlich, da will ja keiner so richtig raus aus sich. Aber tatsächlich beim letzten Set haben Menschen getanzt. Hey. Und das war, glaube ich, für uns so das Highlight an dem Abend. Fantastisch. Ja, das war schon sehr fantastisch. Eigentlich, weil es ein Firmen-Event ist, gibt es eigentlich keinen Alkohol, weil darf man nicht. Aber wie es der Zufall so will, ist da eine Bestellung schiefgelaufen, wo auch keiner genau weiß, ja, wer da jetzt wie das jetzt gelaufen ist, da ist beim Catering ist aus Versehen richtiges Bier bestellt worden. Das war natürlich sehr, sehr schade, dass wir jetzt kein alkoholfreies hatten, aber gut, furchtbar schlecht für die Stimmung. So ist es. Ja, organisiert ist es federführend von den Soulmen selber. Ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist, dass es da richtiges Bier gab auf einmal. Naja, hat aber gut geklappt. Und ich habe heute mal, glaube ich, auf Twitter mal so ein Foto rausgehauen. Das war jetzt nett. Aber das war auch also so das einzige Highlight jetzt so bei mir so die letzten Wochen. Ansonsten, ja. Ne? Ich habe ja hier und da schon mal erzählt, Wohnung ausräumen und viel Arbeit im Moment. Da gibt es nichts, was so richtig jetzt so komisch wäre, dass man das erzählen könnte. Ja. Ja, so kann das auch mal gehen. Das ist halt, nennt sich Leben, das Ganze, ne? Da muss man sich mal an vergangene Tage und Stories erinnern und sich fragen, wo ist der Hirtshals? Wo ist der Hirtshals? Der ist hier, könnt ihr sagen. Da bin ich gespannt. Sam Weiß, kannst du mit dem Spruchwort anfangen? Sam, wo ist der Hirtshals? Nein, kann ich nichts mit anfangen. Müsst ihr mir erklären. Aber ich habe eine Webcam aus Hirtshals, wenn das einen interessiert. Da gucke ich jeden Morgen rauf. Oh, ehrlich? Ach, schick. Hirtshalshafen Webcam. Also, das ist eigentlich noch schlimmer. Ich habe mir einen Job geschrieben, der halt jeden Morgen um 7.43 Uhr diese beiden Webcams auf meinen Rechner speichert. Ich habe da was vor, aber das ist nur in Vorbereitung. Das läuft seit anderthalb Jahren habe ich das. Da kommt irgendwann was. Ah, okay. Bada. Beide Kameras, oder was? Ja, also wo ist der Hirtshals? Was ist der Hirtshals, ist klar, norddänische Hafenstadt. Leuchtturm. Genau, Leuchtturm. Mhm. Nebel des Grauens. und Regen des Todes. Ja, versteht wieder kein Mensch. Ja, macht ja nichts. Ja, genau. Also, löse mal auf, der Hirtshals ist nämlich folgendes. Wo ist der Hirtshals? Wo ist der Hirtshals? Oder was ist der Hirtshals? Der Hirtshals ist des Vaters liebstes Flaschenöffnungsgerät gewesen. Also ein Flaschenöffner mit dem, ist das Wappen von Hirtshals da drauf oder ist das einfach nur? Nee, da war nur der Leuchtturm drauf, meine ich. Nur der Leuchtturm, ne? Ja. Genau. Ja. Jo, also dieser Flaschenöffner und der war ständig abhanden, sollte man nicht meinen, weil so ein Wohnwagen hat ja nun nicht viele Quadratmeter. Obwohl der eigentlich einen festen Platz gehabt hat. Genau. Der hat doch einen festen Platz hier. Könnt mich mal am Arsch lecken mit eurer Scheißstrichliste. Ja. Achso, das war eine andere Geschichte. Das war eine andere Geschichte. Aua. Genau, und um die Tuborg-Flaschen zu öffnen, konnte es natürlich nur der Hirtshals-Flaschenöffner sein. Genau. Der dann öfters laut ausrufend gesucht wurde. Mein Auftrag jetzt an dich, Frank. Ja. Da du ja in der Nähe dieses Kleinods wohnst, wo die ganzen Ausstellungsstücke unserer Jugend konserviert sind. Mach ein Foto von mir jetzt als. Schau mal, ob du ihn findest und mach doch mal ein Foto davon. Ja, okay. Ich notiere mir. Ja, und zwar, ich stelle mir das ungefähr so vor, wenn du das nächste Mal bei den Eltern in das Haus reinfällst, dann sagst du nicht guten Tag, sondern dann sagst du, was? Wo ist der Hirtshals? Verflixte Kiste nochmal. Und ich glaube, dass der Hans-Werner direkt springt. Würdest du mir dann mal leihweise das Zoom leihen? Ich kann alles, was danach passiert. Ich kann das auch mit dieser neuen App mal versuchen. Ja, ich kann dir gerne das H1 mal vorbeischicken dafür. Obwohl ja. Wahrscheinlich das so läuft, dass Hans Werner sich ratlos umguckt und die Mutter schon lossprintet und weiß, die geht wo dann, das Ding ist. Die geht dann an den Schrein. An den Schrein. Öffnet das Türchen und sagt, da liegt er auf einem Samtkissen, schau hin. Auf dem rosa samtenen Kissen. Also ich würde tippen, dass der in dem Wohnwagen, wo die Eltern es jetzt haben, hier dieses Flievertüter, was sie sich gekauft haben, dass der da auch, irgendwo hängt, wahrscheinlich, auch, an seinem Platz. Ja, das kann ich ja gern mal in Auftrag nehmen. Genau. Was ich ja leider, das für die Hörer, die darauf gewartet haben, meine Damen und Herren, was nicht hinbekommen habe, war den Panas zu kochen und zu braten und zu verspeisen. Ah, Feigling. Wir haben just vor ein paar Tagen Panas vom Nachbarn geschenkt gekriegt. Aha. Und da habe ich gedacht, okay, so schmeckt der. Nee, das musst du doch vielleicht nicht kochen. Ja, mit viel Ketchup geht das. Dafür habe ich jetzt Piment und Nelke gemahlen im Schrank stehen. Ich weiß mal nicht was. Ah. Ja, ich denke, das mit dem rheinischen Kochbuch, das machen wir mal. Müssen wir schauen, wie wir es hinkriegen. Das machen wir mal live. Das machen wir live. Da müssen wir mal bei dir die Küche mal umgraben. Und dann bringe ich ein Aufnahmegerät mit und dann schauen wir mal. Ich kann etwas WLAN-Kabel zur Verfügung stellen. Ja, das ist immer schon gut. Der Landstuhler schreibt, ich übersetze es mir selbst. Ja, die große Geschichte vom Panas kannst du in der letzten Folge nachhören. Und da hatten wir ja die große... Die Panas-Story. Die Panas-Jungs aus dem Ruhrpott. Ja. Genau. Die mittlerweile auch das rheinische Kochbuch sich gekauft haben, also genau. Zumindest, ich weiß es, von Markus. Oder Kindle Edition oder so. Und der da wohl auch fleißig dran ist. Da bin ich gespannt, ob wir da nochmal was von hören. Wir würden ja auch hier so einen Audiokommentar abspielen, notfalls. Ja. Auch den, wenn er danach fragt, ob er von dir ein bisschen Senf leihen kann. Ja. Hast du mal Senf? Wow. Meine Lieblingsfrage zurzeit bei sämtlichen Familienfesten. Hat einer den Senf gesehen? Habt ihr auch Senf? Nicht? Hier ist welcher. Ja, das ist gar nicht so einfach mit der Kocherei letztendlich. Ne? Das war ja so, dass wir ja ab und zu, wo dann hier die unsere, ich sage es jetzt mal so, die Kleinen dann noch dazu kamen zur Familie, da hatten wir das große Vergnügen, mit unserem Vater zusammen allein daheim zu sein und er hat für uns gekocht. Ja. Das, was ein großartiges Event für alle Beteiligten war. Ich sag mal so, man kann natürlich auf 500 Gramm Hackfleisch 12 Eier reinhauen und eine Semmel. Aber das sind dann schon Powerfrikadellen. Ja, gab da mehrere Versuche. Ich glaube, Bratkartoffeln war auch nochmal so ein Thema. Ja, die war gut. Das war so, naja. Das Ende vom Lied war, glaube ich, dass wir essen gegangen sind, ne? Ja. Die genau. Letzten Tage dann, wo die Mutter noch im Krankenhaus war. Ja. War schön. Aber was wirklich, wirklich richtig lecker war, ja. Fatis Rindergulasch, der in der Pfanne so lang vergessen wird, bis auch die letzte Zwiebel schwarz ist. Ja. Und dann mit Wasser übergossen und angeboten. Aber den finde ich wirklich lecker. Es gab noch keine Rauchmelder. Das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied. Da durfte die Dunstabzughaube noch fröhlich vor sich hin kokeln. Und wir haben es trotzdem überlebt. Was wir fast nicht überlebt hatten, war die tolle Idee, eine Zugefrau ins Haus zu holen. Das war dann auch so der nächste Plan. Unständig. Haushaltshilfe. Die Frau. Geh zu Frau. Wie auch immer. Der Plan war, um, während Mutti im Krankenhaus ist, Fati zu entlasten und jemanden zu holen, der für uns kocht und ein bisschen den Haushalt macht. So, dann reist diese etwas doch ältere Dame bei uns an und hat Folgendes im Gepäck. Ich kann mich dran erinnern. Rindfleisch von der Bundeswehr. In Dosen. In Dosen. Das war schon großartig. Dose ohne Banderole, einfach nur bedruckt mit Rindfleisch. Rindfleisch. Und dem blinden Lover, den sie mit hatte. Jo, genau, den hat sie auch noch im Schlepptau gehabt. Und Nudeln kochen. Ja. Also vergesst das Wort al dente. Gewöhnt euch an das Wort Brei. Das war unglaublich. Ich habe noch nie so große Einzelnudeln gesehen. Ja. Die können aufquellen, das ist unglaublich. Ne? Willst du noch Nudeln? Ja, eine vielleicht. Nimm doch noch eine Nudel, Kind. Ja. Ich glaube, auch das hat im Restaurant geendet. Aber ich bin zum Verrecken nicht mehr auf den Namen gekommen. Das ist irgendwo da. Nee, die habe ich auch, das habe ich auch vergessen, wie die hieß. Ich habe das im Kopf. Fräulein Rottenmeier. Die ist wurscht. Das war die Frau Lübke, glaube ich, oder so hieß die. Lücke oder irgendwas. Haben Sie Mut zur Lücke? Ja und ich meinte das Restaurant, wo wir dann hingegangen sind. Das war so am Eck. Schwarzenberger Hof. Ich weiß nicht mehr. Ja, ich weiß nicht mehr. Wo in Dieringhausen am Eck ist der Königsgrill? Königsgrill, das war ja nachts um zwei nach dem die Currywurst. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall ist uns das jetzt so letztens mal wieder eingefallen. Deswegen ist das schon ganz gut, wenn du deinen Kindern das Kochen beibringst, bevor du so aus dem Haus entlässt. Essentiell. Damit sowas nicht passiert. Ja. Das hat ja bei uns war das dann ja, dann kam ja diese tolle Idee, das fand ich aber wirklich gut, das mache ich mit meinen auch. Dieses am Sonntag kochen die Kinder. Und kannst dich auch noch erinnern, Frank, oder? Ja. Und dann durftest du dir aussuchen, was du kochst, und dann durftest du so eine Speisekarte schreiben und du durftest sogar abkassieren anschließend. Das finde ich eine gute Idee nach wie vor. Also das mache ich hier auch ab und zu. Erinnert mich an die Geschichte, wo ich auf den Gulasch aufpassen sollte und immer mal zwischendurch probiert habe, ob auch die Gulaschstücke jetzt gar sind, bis die Pfanne nachher halb leer gegessen war. Ja. Ich habe es nicht geschafft, das rechtzeitig mit Wasser zu vertuschen, dass da was fehlte. Und das gab dann anschließend von Bofrost Gockelchen. Bofrost-Gockelchen. Guten Abend. Weil der Gulasch nur noch rudimentär vorhanden war. Das muss ich glatt mal googeln, ob es die noch gibt. Die heißen jetzt bei Lidl Knusperdinos oder sowas. Knusperdinos, genau. Ist genau derselbe Kram. Ich wollte gerade den Michael fragen, kennst du das? Hätte ich nicht, aber ich bin auch schon abgoogelt gerade. Ja, das ist so Hühnchenformfleisch. Das sah dann aus wie kleine Hühnchen. Genau, war bestimmt noch was für Hühnchen drin. Ja, du weißt ja, Chicken McNuggets ist eigentlich Fisch, nur Tofu, das ist Hühnchen. Also ich kenne das gar nicht. Also wie gesagt, das erste Mal in McDonald's war ich, da habe ich mich selbst reingefahren, mit dem Moped, damals mit 16, und das erste Cola hat es gegeben, als ich es mit dem Auto transportieren konnte. Also wie gesagt, ich habe auch früher keinen Kaffee, nichts getrunken. Also Omi ist natürlich auch so die Kindheitserinnerung mit selbstgekochten Pfefferminztee mit Kandiszucker. Deshalb Hochfrost oder so kam bei uns dann ins Haus. Der Schrecken jeder Jugendherberge. Wenn ich da an unsere Omi denke. Welche? wie in dem Häuschen, Königsberger Klopse in so einem Beutel im Wasserbad warm gemacht. Ja, mit Kapern. Lecker, lecker. Oh, und schmeckt euch das nicht? Nee, nicht so wirklich. Ja. Salat mit Natren. Mit Natren flüssig, ja. Ja. Das muss Salat süß sein? Ich weiß es nicht. Eine große Köchin unter dem Herrn. Hm? Ja, mein Gott, ja. Jeder in seinen Möglichkeiten. Aber Spaß gut, hat. Gut, aber auch sie hat dann uns doch irgendwie immer satt gekriegt. Ja. Auch wenn wir dann ein ganzes Toastbrot gegessen haben, wobei man sagen muss, die hatte immer nur von Golden Toast diese halben Packungen da und hat sich dann Single-Haushalt-Senioren-Packungen genau. Und hat sich dann bei den Eltern beklagt, die Kinder haben ein ganzes Toastbrot gegessen. Ja. Acht Scheiben, yay. Ja, die waren ja gleich weggeschnupft. Das ist genau, eben mal inhaliert. Ja. Sam, hast du die Großmutter eigentlich noch mitgekriegt? So? Ja, oder? Nicht als Köchin, nee, als wir die erlebt haben, war sie ja schon in diesem. Seniorenheim ist das ja nicht, wo die da war. Was war das? Betreutes Wohnen war das auch nicht. Nö, so waren Seniorenwohnungen. Seniorenredenz oder Ja. Genau. Und da hat sie ja nicht, also für uns hat sie nicht mehr gekocht, da hat sie dieses Essen auf Rädern war das ja auch nicht, ich weiß nicht, also da gab es irgendwelche Aluschalen, die da rumstanden. Wir waren da jeden Samstag, mussten gucken, dass der Fernseher läuft, das hat der Hans Werner immer gemacht. Ja, und dass die Kuckucksuhr schön gerade hängt. Kuckucksuhr aufziehen, genau. Blind wie ein Maulwurf, hier passend zum Micha seiner Oma, aber immer meckern, die Uhr hängt schief. Ah, genau. Ja. Also mit der Oma Häuschen, so nannten wir die ja, habt ihr deutlich mehr Berührungspunkte als wir. Ich glaube, wir haben mit der Oma aus Wesel so ein bisschen später mehr zu tun gehabt als ihr dann, weil da wart ihr ja schon groß und weg und da hat die bei uns noch mal ein bisschen. Die Domtes-Oma. Die Domtes- und Kantenrau-Oma. Kantenrau und Domtes beim Wolwort. Wie hieß der Kiosk? Ich weiß der nicht. Horst. Der Horst. Ter Stegen, keine Ahnung. Ja. Weiß ich nicht, habe ich vergessen. Da wurde aber regelmäßig hingefahren, wenn der Jägermeister aus war. Mehrfach am Tag, mehrfach. Ja. Ich weiß nur, dass wir mal so eine ganze schöne Schachtel, wie hießen die? Wo der Günther Fitz mal für Werbung gemacht hat. Da. Edle Tropfen oder irgendwas. Edle Tropfen in Nuss. Ja, ja, die hat es uns in die Hand gedrückt. Genau. Hier, Kinder, habt ihr auch mal was Süßes. Kinder, habt ihr was Süßes. Klar, Omi. Spaß. Ja. Hier, Michael, ich habe den Link gefunden zu den Gockelchen. Du warst ja schon auf dem richtigen Weg bei Bofrost. Und die gibt es immer noch. Die gibt's immer noch. Nockelchen, dieses Produkt bewerten, alle Bewertungen lesen. Das schmeckt nicht nur den Kindern. Fein zerkleinertes Hähnchenbrustfleisch in Hähnchenform, flüssig gewürzt und paniert, schmeckt gut und sieht appetitlich aus. 14 bis 16 Stück, 11,95 €. Das ist nichts für den kleinen Geldbeutel. Also Gott sei Dank ist die Hähne der Reden, ja, weil der wird jetzt schon bitte nicht merken, sondern bestellen und wieder kaufen. Ich mach mal die Nährwerttabelle auf. Ja, wir geben das mal als Kaufempfehlung raus. Genau. Moment. Ist da auch so ein Link, wo man sich daran beteiligen kann? Das ist nur für Fritteuse und Pfanne und der hat ja nur einen Thermomix. Ja, der wird so eine Pfanne haben irgendwo. Nee, glaube ich nicht. Nee, da muss er so auf die Herdplatte legen, das geht auch. Das geht. Das kannst du auch im Backofen machen. Backofen hat er. Natürlich ist das für Fritteuse. Ist das eine Empfehlung vom Backhauskast? Das muss man alles für Fritteuse. Was macht man denn nicht in der Fritteuse, bitte? Ja. Da geht schon einiges. Ja, lass uns mal den, nix ein. Lass uns mal den Linseneintopf frittieren. Mal gucken, was kommt. Yay, guck mal, unter der Decke ist er. Das riecht aber ein bisschen streng. Vati, was hast du denn mit der Decke gemacht? Ja, Ja, so viel zum kulinarischen zum Thema, Erlebnis. Genau. Das war der Blog Kochen. Genau, heute mal ohne Buchempfehlung und Rezept ja. vorgegeben. Aber dafür mit Bestellempfehlung. Bofrost.de, nehmt unseren Affiliate-Link für Bofrost, bitte. Bofrost.de, genau. Und nein, wir sind nicht die Kinder von Bofrostmann. Das weißt du doch nicht. Wir wohnen all in der gleichen Straße. Wir sind die Kinder vom Bofrostmann. Hui. Wo kam der denn jetzt schon wieder her? Weiß ich nicht. Hat einer dazwischen gefunkt, wie es scheint. Ah, was ist das? Wunderbar. Wunderbar. Ein Ausblick auf die nächste Ausgabe. Ja, das machen wir noch, genau. Im nächsten Backhaus-Cast ist er bei uns, der Hörer. Wir haben den Hörer. Wir haben den Hörer. Der Hörer, der auch sprechen kann. Ja, dann ist er ein Sprechhörer. Ein Sprechhörer. Und es kann sein, dass so manches SCH zu hören ist an dem Backhaus-Cast. Ja. Wenn wir mit dem Hörer sprechen. Genau. Für mich ist das mehr ein Ferngespräch. Ferngespräch. Jawohl. Den Markus heißt er, ne? Markus Schmitz. Genau, den begrüßen wir in der nächsten Folge. Wer mag, erzeugende Hörer. Wer mag, kann ihn schon mal Probe hören. Der war nämlich schon auf dem Raucherbalkon. Oh ja. Ja. Ah, das stimmt. Da gibt's schon eine kleine Kostprobe, was da kommt. Ja, und für heute sag ich mal, ich bedanke mich auf jeden Fall beim unserem Elitehörer, dem Michael. Danke. Dem Landstuhler, dem Podcaster, dem Fahrradfahrer par excellence. Ne? Runter kommen sie immer. Lieber Michael. Richtig. Ja, der musste noch sein. Ich hab ja von Fahrrädern keine Ahnung. Ich weiß nur, ein gutes Fahrrad ist eins, da steht Pucki drauf und Lilifee ist drauf gedruckt. Dann ist okay. Dann ist schön, ne? Ja, dann gib es Jubel. Alles andere ist blöd. Das ist ein schönes Fahrrad, Papi. Ja, genau. Ja, Michael, vielen Dank fürs Kommen. Ich hoffe, es hat für dich gepasst mit dem Sitzen auch jetzt und alles gut. Ist ja heute so ein Altherren-Podcast heute hier. War schön. Sitzen geht. Ich habe schon Angst vorm Liegen. Ja. Ja. Dass du das mal sagen würdest. Herr Doktor, wenn ich sitze, geht's. Nee. Das, ja. Das war auch was anderes. Auf der Arbeit ist es momentan sehr schön, weil da kann man immer so ein bisschen, normalerweise simuliere ich ja immer die Arbeit. Jetzt muss ich immer dieses Nicht-Machen simulieren. Und dann macht das Arbeiten schon Spaß. Sind wir sehr hilfsbereit. Oh, ich kann mich nicht bücken. Genau. So. Ja, cool. Nee, wir hoffen auf jeden Fall, dass das bei dir auch wieder gut wird. Ja. Genau. Ist langwierig. Wieder, ist, ja, ist langwierig. Dass also, du dann wieder ja. schön also Fahrrad. Ich hoffe, dass ich nächste Woche will ich mal so ins Fahrradfahren ein bisschen antesten, weil was habe ich natürlich doof gemacht, wie ich bin, 14 Tage lang, habe natürlich schön, konnte ja sitzen, habe natürlich schön YouTube-Videos geguckt von Mountainbikern aus der Gegend, die fahren können, die nicht so wie ich immer hier mit also richtig, bremsen. So richtig schön Salz in die Wunde noch, ja, sehr schön. Und dann, das ist so, wie wenn wir uns Musikvideos angucken. Aber die Saison ist ja vorbei und ich bleib dran. Aber wie gesagt, die Hörer können dann ihr Podcast hören. Dann. Ich habe gehört, beim Snowboardfahren kann man sich auch schöne Prellungen zuziehen. Oh. Also wenn du da noch Bedarf hast. Nee. Nein, wir hoffen natürlich, dass du schnellstmöglich gesund wirst wieder. Ja, genau. Und dann hören wir von dir neues Berghoch einfach. Berghoch. Ja, berghoch, bergrunter. Kommen Sie immer. Langsam. Einfach, genau. Denke ich. Ist vielleicht so. Ja, ich sag danke an den Sam nach Hamburg. Jo. Ja. Doch nicht für, ne? Ja, schön. Drei Sine. Haben wir was gelernt. Wink-Elemente ist, glaube ich, Wink-Element ist das Secret Word for today. Wink-Element. Wink-Element. Ja, und ich sag danke an den Frank. Jo. Unsere Glücksfee heute. Fest, und genau. Das Waffeleisen geht auf Reisen an die Frau Howie. Genau. Da bin ich gespannt, ob wir die Adresse rausfinden. Ansonsten weiß ich nicht. Lieben Dank auch an den Klaus und ja, die ganzen Pharmazieunternehmen, die dafür gesorgt haben, dass dieser Podcast stattfindet. Ja, heute können wir wirklich hier vielen Dank an die Apothekenrundschau. Salbutamol und alles, Nasivin. Und alles, was geht. Ja, genau. Genau. Ja. Ich weiß nicht, irgend so eine Lebensweisheit noch für zum Abschied. Ich weiß nicht, hat einer was? Runterkommen sie immer, genau. Oder? Ne? Reifendruck überprüfen. Ja, genau. Reifen. Genau. Tauchen Sie nie den Füller in Firmentinte, in dem Sinne. Jo. Ich verabscheue mich. Alles Gute. Jo. Auch beruflich. Glück auf. Ja, Glück auf. Ciao. Tschüss. Servus.